1947. Im Januar dieses Jahres begibt sich der legendäre amerikanische Polarforscher Richard Byrd auf seine vierte Forschungsreise in die Antarktis. Eine Expedition mit besonderem Charakter. Die Operation High Jump wird aus den Kassen des US-Militärs finanziert und umfasst neben 5000 Soldaten auch 12 Kriegsschiffe, ein U-Boot und eine unbekannte Zahl von Flugzeugen und Hubschraubern. Der irritierten amerikanischen Presse erklärt Byrd ebenso kurz wie vielsagend: Meine Reise hat einen militärischen Charakter. Ziel der ungewöhnlichen Expedition ist exakt jenes Gebiet, das deutsche Wissenschaftler seit Ende der 30er Jahre erforscht und unter der Bezeichnung Neuschwabenland zum Reichsgebiet erklärt hatten. Dokumente, die den Amerikanern nach Kriegsende in die Hände fielen, belegen, dass dieser Teil der Antarktis während des Krieges immer wieder von deutschen U-Booten angelaufen wurde. Der Grund dieser Fahrten gibt bis heute Anlass zu Spekulationen. Im März 1947 kommt es im ewigen Eis zu einer Katastrophe. Nach dem Verlust mehrerer Flugzeuge, Dutzender Soldaten und eines Zerstörers bricht Byrd seine Expedition fluchtartig ab. Über die genauen Umstände schweigt das amerikanische Militär bis heute. Den Mitgliedern einer sofort eingesetzten außerordentlichen Regierungskommission erklärt Byrd nach seiner Rückkehr wörtlich: Im Falle eines neuen Krieges kann Amerika von einem Feind angegriffen werden, der in der Lage ist, mit unglaublicher Geschwindigkeit von einem Pol zum anderen zu fliegen. Wer ist dieser Feind? Über welche Technologien verfügt die unbekannte Macht? Gibt es eine Verbindung von Pol zu Pol? Und vor allem, existiert ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen des Jahres 1947 und den Experimenten der Vergangenheit? Ungelöste Rätsel, die eine Tagebuchnotiz von Byrd noch mysteriöser erscheinen lässt. Unter dem Eindruck der Ereignisse schreibt er: Wie die lange Nacht der Arktis endet, wird der strahlende Sonnenschein der Wahrheit zurückkehren und jene aus der Dunkelheit werden in ihrem Lichte scheitern. Spricht Byrd vom alten Kampf gegen die Dunkelmänner, den schon der Thule-Orden propagierte? Wusste er mehr, als er der Öffentlichkeit mitteilen durfte? Musste Byrd schweigen, obwohl er die Wahrheit kannte? Was aber ist die Wahrheit? Wo endet die Realität? Und wo beginnt das Reich der Träume und Illusionen? Kann es Zufall sein, dass zur gleichen Zeit ein Foto auftauchte, das einen älter gewordenen, freundlich lächelnden Freiherrn von Sebottendorf im Kreis unbekannter Freunde zeigt? Sein angeblicher Freitod am Ende des Krieges gehört damit jedenfalls ins Reich der Fantasie. Wie so vieles, was sich um ihn und sein geheimnisvolles Wirken rankt. War das Foto wirklich nur ein Zufall? Oder wollte Sebottendorf seinen noch lebenden Thule-Brüdern ein Zeichen geben? Begann ein Spiel, das längst entschieden schien? Vielleicht noch einmal ganz von vorne?